Wieder Großkampftage an der Somme. Nun zum dritten Male erfolgt unser Einsatz im Somme-Gebiet. Nach 2 Tagen Aufenthalt in der schönen Stadt Lille fährt das Bataillon mit der Bahn südwärts. In Cambrai werden wir ausgeladen und marschieren nach der Front zu. Bei strömendem Regen und auf aufgeweichter Straße legen wir an diesem Tage 30 Kilometer zurück. Endlose Kolonnen von Fahrzeugen, die ebenfalls frontwärts ziehen, nehmen den größten Teil der Straße ein. Wir überholen Geschütze, die mit 6, 8 oder noch mehr Pferden bespannt, langsam und knirschend auf der miserablen Straße vorwärts kriechen. Und wenn eins der breiten Räder in die mit schmutzigen Pfützen gefüllten Löcher hineinplumpst, spritzt der Kot in unsere Reihen. Dazu jagt uns der Sturmwind die kalten Regenschauer ins Gesicht und erschwert das schon an und für sich anstrengende Marschieren. An der Straße Combray-Bapaume liegt das Dorf Beaumetz. Hier bezieht die Kompanie Quartier in einem größeren Bauernhof. Die Mannschaften werden in benachbarten Häusern untergebracht. Uns und noch 2 anderen Gewehrbedienungen wird eine Scheune angewiesen. Der Ort ist vollgestopft mit Soldaten aller Gattungen. Die Bevölkerung hat schon längst das Feld räumen müssen, damit die Truppen untergebracht werden können. Wir sind also wieder im Großkampfgebiet. Nachdem wir Essen empfangen haben, fällt jeder müde auf sein Lager. Drohend rollt der Geschützdonner an der Front. Es ist die alte, bekannte Musik, die Nerven nicht zur Ruhe kommen lässt. Wir haben sie jetzt einige Wochen nicht mehr gehört und müssen uns erst wieder daran gewöhnen. Was wir jetzt hören, ist kein gewöhnliches Artilleriefeuer. Das ist wieder Trommelfeuer. Aber wir schlafen trotzdem, denn wir sind müde. Am kommenden Tag dürfen wir noch einmal ausruhen. In der folgenden Nacht müssen wir ablösen. Mit doppelten eisernen Portionen und Lebensmitteln, auf 3 Tage ausgerüstet, marschieren wir ab in Stellung. Es dunkelt bereits, als wir das dicht mit Truppen belegte Dorf Beugny passieren. Einige Zeit später tauchen wieder dunkle Häuserschatten aus der Nacht auf. Es ist Frémicourt. Mehrere Häuser sind zerschossen. In dieser Zone steht unsere schwere Artillerie. Nach 2 Stunden Marsch erreichen wir Bapaume. Die Nacht ist dunkel. Von der Front her dringt das gleichmäßige Rollen des Geschützfeuers, das ab und zu von dem Bersten schwerer oder näher einschlagender Kaliber übertönt wird. In einem zerschossenen Haus sammeln sich die Gewehrbedienungen. Reimann lässt die Besatzungen antreten und nimmt von jeder den 5. Mann weg, die dann zusammen als Reserve zum Munitionsschleppen in Bapaume bleiben. Von uns ist Zocher dazu bestimmt. Unser Zug bekommt einen wegekundigen Mann, der uns nach dem Bataillonsgefechtsstand führen soll. Nun stiefeln wir los in die dunkle Nacht hinein. Es geht ein Stück durch die arg zerstörte Stadt. Noch dunkler als die Nacht heben sich die Schatten zerstörter Häuser vom Himmel ab. Ein feiner Regen setzt ein. Es ist derselbe Schlamassel wie bei Thiepval. Schlimmer als es da war, kann es schließlich niemals werden. Ab und zu heult eine Granate und krepiert in den Häuserreihen. Die Stadt haben wir bald hinter uns. Unser Weg führt auf einer breiten Straße weiter. Wir kommen immer mehr in den Bereich der Front. Rings um uns bellen die Geschütze unserer Artillerie, zahlreicher krepieren feindliche Granaten. Auf der schlechten Straße wird das Laufen sauer. Besonders Lorenz und Imme sind solche Strapazen gar nicht gewöhnt. Sie stöhnen, schwitzen und murren. Thiel muss sie immer wieder anfeuern und aufpassen, dass sie nicht abkommen. Munitionswagen rattern vorbei, sie kommen aus der Nacht und sind im Nu wieder in der Nacht verschwunden. Nur das Rasseln der Räder hört man noch kurze Zeit. Die Straße führt ein wenig bergan. Auf der Höhe angekommen, sehen wir die Leuchtkugeln steigen und fallen. Am Horizont blitzt es ununterbrochen. Ein Graben zieht sich links und rechts der Straße ins Ungewisse. Es ist eine von Reserven besetzte Riegelstellung. Hier setzen wir ab, um ein wenig auszuruhen. Mit einem Mal geht ein Stück vor uns ein Donnerwetter los. Es blitzt und kracht, Granaten und Schrapnells prasseln auf die Stelle, wo der Weg nach Le Parc abzweigt. Dort liegt der Pionierpark. Auf diesen und auf die daneben liegende Straßenkreuzung erfolgt in unregelmäßigen Abständen ein Feuerüberfall. Kaum ist dieser vorüber, drängt der Führer zum Weitergehen. Das gefährliche Wegstück nehmen wir im Laufschritt. Tropfen rinnen über das Gesicht, Schweiß und Regenwasser zur gleichen Zeit. In dem vollständig zusammengeschossenen Dorf Le Parc befindet sich der Bataillonsgefechtsstand. Hier müssen wir nun auf unsere Leute warten, die die einzelnen Gewehre an ihre Bestimmungsorte führen sollen. Reimann ist auch schon hier. Er hat von schon abgelösten Truppen erfahren, dass es sehr toll zugeht. Trommelfeuer, Angriffe, Regen, Morast. Die Truppe, die wir ablösen, ist nur kurze Zeit in Stellung gewesen und doch ist sie schon aufgerieben. Wir sitzen zwischen Häusertrümmern und frieren und warten. Imme und Lorenz sagen gar nichts mehr. Müde und abgespannt hocken sie auf ihren Patronenkästen und stieren vor sich hin. Dazu heult der Sturmwind, faucht durch die kahlen Bäume und klappert gespensterhaft den ziegellosen Dachsparren. Der grelle Blitz eines krepierenden schweren Schrapnells zerreißt für Sekunden die pechschwarze Nacht und beleuchtet einige verstümmelte Baumkronen. Splitter und Kugeln surren und klatschen ins Häusergerümpel. Die Führer kommen, wir müssen weiter. Schwerfällig nehmen die Leute die Sachen auf, dann trotten die einzelnen Gewehrbedienungen ab, jede in eine andere Richtung. Unser Gewehr geht in die erste Linie. Bei der herrschenden Dunkelheit müssen wir aufpassen, dass wir zusammenbleiben. Einer stapft hinter dem anderen. Am Dorfausgang warten wir durch einen Hohlweg bis an die Knie im Wasser. Dann versperrt ein umgefallener Baum uns den Weg. Dazu schlagen schwerste Kaliber ein. Hinter den letzten Häusertrümmern biegen wir rechts ab und gehen über das Trichterfeld. Da läuft es sich noch miserabler. Bei jedem Schritt sinkt man tief in den aufgeweichten Erdboden. Überall sind Trichter und Löcher, die natürlich mit Wasser gefüllt sind. So plagen wir uns mühselig vorwärts. Man fällt öfter einmal in einen Trichter, und wenn der eine aufgestanden ist, liegt wieder der andere auf der Nase. Vor uns geht eine Kompanie Infanterie. Wir hören es an dem Klirren der Waffen und des Schanzzeuges. Ehe wir sie aber einholen können, setzt ein gewaltiges Trommelfeuer ein. Die Infanteristen vor uns sind verschwunden. Wir eilen so gut wir können weiter, weil wir im freien Feld keine Deckung haben und stoßen auf einen Graben, in dem schon die Infanteriekompanie Schutz gesucht hat. Wir bleiben auch in dem Graben liegen. Er ist nicht tief, hat auch keine Unterstände. Er dient nur als Aufnahmestellung für Reserven. Immerhin bietet er vor den massenhaft herumsurrenden Splittern und fauchenden Flachbahngranaten einigermaßen Schutz. Dabei regnet es ununterbrochen. So sitzen wir hier wohl 2 Stunden, weil es Unsinn wäre, weiterzugehen. Es käme keiner vorn an. Vor uns steigen rote Leuchtkugeln, Maschinengewehre tacken und über uns pfeifen Granaten. Vorn ist ein Angriff in vollem Gange, hinter uns zucken die Mündungsblitze des deutschen Sperrfeuers und tanzen wie Irrlichter über dem in tiefer Dunkelheit liegenden Gelände. Als der Spuk nachlässt, bricht die Infanterie auf. Wir schließen uns an. Völlig durchnässt mit fingerdickem Schlamm an Kleidern und Stiefeln erreichen wir dann morgens gegen 2 Uhr die erste Linie. Der Angriff ist abgeschlagen worden, er erfolgte gerade während der Ablösung. Ein Teil von unseren Kompanien hatte schon abgelöst, die Abgelösten konnten aber wegen des einsetzenden Trommelfeuers nicht weg. Jetzt verschwinden sie jedoch, sie haben eine Anzahl Verwundete mitzuschleppen. Unser Gewehr kommt an die linke Regimentsgrenze zu liegen. Wir erhalten einen Stollen zugewiesen, der nur 10 Stufen tief ist und auch nur einen Eingang hat. Trotzdem sind wir heilfroh, dass wir überhaupt ein Unterkommen haben und nicht in den Schlammlöchern zu liegen brauchen. Ich beziehe mit Lorenz gleich die ersten 2 Stunden Posten am Gewehr. In den durchnässten Kleidern frieren wir entsetzlich, denn die Novembernacht ist schon empfindlich kühl. Das feindliche Artilleriefeuer liegt auf dem Hintergelände, unzählige Granaten rauschen hoch über uns hinweg. Unsere 2 Stunden sind schnell vergangen, Thiel und Imme lösen uns ab. Wir legen uns auf den feuchten Fußboden des Stollens. Wasser tropft fortwährend von der Decke herab, ich schlafe gleich ein. Als mich Imme nach 2 Stunden weckt, ist es mir, als hätte ich nur 1/4 Stunde geschlafen. Schwer fällt das Aufstehen. Man muss sich erst wieder an die neue Umgebung gewöhnen. Wenn man plötzlich so aus tiefem Schlaf gerissen wird, hat man im ersten Augenblick oft das Gefühl, dass man aus einem schweren Traum erwacht. Leider aber ist es kein Traum, sondern grausame Wirklichkeit, dass man sich im Krieg und in einem Trichter oder Stollen in Frankreich befindet. Am nächsten Morgen sehen wir uns unsere Umgebung etwas näher an. Am Eingang des Stollens sind die Rahmen verkohlt. Vorgestern waren nachts die Engländer hier gewesen. Sie haben mit Flammenwerfern gearbeitet und den Unterstand ausgeräuchert. Wehe denen, die drin gewesen sind. Wen ein solcher Feuerstrahl erwischt, wird bei lebendigem Leibe gebraten. Die Stellung ist vollkommen verschlammt. Trotzdem nachts im Graben schon gearbeitet wurde, ist er wieder voller Morast. Tote liegen überall. Vor und hinter der Deckung, Deutsche und Engländer beieinander. Zum Teil sind sie im Schlamm versunken, Arme und Beine ragen nur noch heraus. Infolge des dauernden Regens rutscht die Erde immer wieder herunter auf die Grabensohle. Wenn man vom Stollen zum Gewehrstand will, braucht man eine Ewigkeit. Während man den einen Fuß aus dem sehr zähen Morast herauszieht, sinkt der andere wieder hinein bis zum Knie. Dieser langwierige Vorgang wiederholt sich bei jedem Schritt. Und wie viel Schritte muss man machen, ehe man zum Gewehrstand kommt? Ähnlich ist es auch auf dem Wege in und aus der Stellung, wenigstens zwischen der ersten und zweiten Linie. In dem zähen Morast verliert man oft das Gleichgewicht, weil man die Füße nicht schnell genug bewegen kann. Man strauchelt und möchte sich an der Grabenwand festhalten. Dabei greift man hier bis an den Ellenbogen in den Morast, der dann wie zäher Brotteig an der Hand klebt. Die Meldung muss zu Reimann gebracht werden. Dieser liegt am anderen Ende des Regimentsabschnittes. Man muss also den ganzen ersten Graben entlang gehen, wenn man zu ihm gelangen will. Bei normalen Wegverhältnissen würde man vielleicht 10 Minuten von hier brauchen. Aber wie lange dauert das in dem versumpften Graben, wo jeder Schritt mühsam gemacht werden muss? Jedenfalls vergehen da einige Stunden, ehe man wieder zurück ist. Nun sind auf diesem Wege noch besondere Schwierigkeiten vorhanden, wie uns schon mitgeteilt wurde. Der Graben durchschneidet eine Mulde, dort ist das Wasser Meter hoch. Gerade an dieser Stelle warten drüben beim Engländer allerhand Gewehrläufe auf Opfer. Der Feind weiß ganz genau, dass an dieser Stelle, wo der Graben auch flach ist, mancher Kopf zum Vorschein kommt. Zu allen diesen Schwierigkeiten kommt noch das starke feindliche Störungsfeuer. Man kann den Granaten nicht gut ausweichen, weil der schlammige Boden keine schnellen Bewegungen zulässt. Die Meldung, die Angaben enthält über Verluste, Munitionsbestand und besondere Vorfälle, muss alle 24 Stunden beim zuständigen Zugführer abgegeben werden. Da keiner freiwillig geht, entscheidet das Los. Lorenz ist der Unglückliche. Schweigend nimmt er den von Thiel geschriebenen Zettel und steckt ihn zu sich. Dann trottet er ab, seiner Pflicht zu genügen. Thiel begleitet ihn die Treppe hinauf. Ich ziehe auf Posten. Später kommt Thiel zu mir auf den Postenstand. Er hat den Feldstecher mitgebracht. Wir sehen uns die Lage einmal bei Tageslicht an. Die Stellung zieht sich auf einer Anhöhe entlang und fällt nach dem englischen Graben zu etwas ab. Dieser ist sehr deutlich zu erkennen. Zwischen beiden Linien liegt ein zerschossener englischer Tank. Er ist schon halb im Schlamm versunken. Halb links zeigt sich eine Gruppe Baumskelette, die auf einen ehemaligen Wald schließen lassen. Weiter unten liegen Häusertrümmer. Rechts des Regimentsabschnittes ragt ein Felskegel aus der Landschaft. Das ist der Kreidefelsen von Warlancourt, das Ziel der englischen Angriffe. Wer ihn besitzt, beherrscht weithin das Feld. Ihm gegenüber liegen die Höhen und der Ort Grevilliers. Hinter unserem Graben senkt sich das Trichtergelände in eine Talmulde, in der die beiden Dörfer Le Parc und Tillois oder vielmehr ihre Ruinen liegen. Durch das Tal fließt der bekannte Ancrebach. Links verläuft die Stellung in der Richtung der Orte Gneudecourt, Flers. Während wir uns noch ein wenig umschauen, peitscht ein Schuss haarscharf an uns vorbei. Wir sind jedenfalls etwas zu neugierig gewesen. Thiel geht in den Unterstand. Die Zeit schwindet. Es wird Mittag und Lorenz ist immer noch nicht zurück. Thiel hat eine bange Ahnung. Er sagt mir, dass ihm Lorenz eigenartigerweise die Hand reichte, als er von ihm ging. Noch eine halbe Stunde wartet er. Dann lässt es ihm keine Ruhe. Er macht sich auf den Weg. Ein deutsches Flugzeug, anscheinend ein Infanterieflieger, kreist über den feindlichen Linien. Auf seinem Rückflug wird es über Grevilliers von zwei englischen Flugzeugen angegriffen. Nach kurzem Luftgefecht wird das deutsche Flugzeug in Brand geschossen und fegt kometenartig in Richtung Bapaume der Erde zu. Von ihm wird nicht viel übrig bleiben. Erst nachmittags nach 15 Uhr kommt Thiel endlich zurück. Er hat Lorenz gefunden. Mit einem Kopfschuss liegt dieser tot im unbesetzten Grabenstück. Sein Kriegsdienst war kurz. Erst seit 6 Wochen ist er bei der Truppe. Sein Grab findet er dort im Schlamm, wo er gefallen ist. Von dieser Stelle kann ihn niemand wegholen. Thiel hat ihm Erkennungsmarke und Wertsachen abgenommen und dies bei Reimann, den er dann selbst aufgesucht hatte, abgegeben. Es ist eine unerklärliche Tatsache, dass viele ihren Tod vorausahnen. Schon seit 2 Tagen war Lorenz in sich gekehrt und hat nur das Notwendigste gesprochen, während er sonst doch immer sehr lebhaft war. Auf dem Weg zur Stellung hat er aber schon zu Imme gemeint, hier käme er nicht wieder heraus. Er hatte recht gehabt. Mir zum Beispiel ist noch niemals der Gedanke gekommen, dass mir etwas passieren könnte. Ein in mir ruhendes Sicherheitsgefühl begleitet mich. Dieses wird noch bestärkt dadurch, dass ich schon oft aus brenzligen Situationen heil davongekommen bin. Thiel ist vielleicht eine halbe Stunde hier, als wieder Trommelfeuer einsetzt. Mit schwersten Kalibern ackert der Engländer die verschlammte Stellung um. Nur durch den Umstand, dass sich unser Grabenstück stark dem englischen Graben zuneigt, geht der Segen der englischen Geschütze kurz über uns hinweg, gleich dahinter in die Deckung. Von den kleineren Kalibern, die auch sehr zahlreich hier einschlagen, verpuffen viele im Schlamm, ohne zu krepieren, weil ihre Zünder in dem aufgeweichten Erdreich nicht genügend Widerstand finden. Das Artilleriefeuer ist noch stärker als damals bei Thiepval. Der Gegner hat inzwischen seine Artillerie noch gewaltig vermehrt. Und damals war es schon Hölle genug, wenn seine Geschütze trommelten. Der Krieg wird immer härter und rücksichtsloser. So trommelt der Engländer 2 Stunden lang. Dann greift er an. Unser Gewehr muss hinaus. Infolge des zähen Schlammes gelangen wir nur langsam zum Gewehrstand. Aber auch der Engländer kommt nur mühsam von der Stelle. Die Angreifer sind Schotten. Man erkennt sie an den Kitteln, die sie immer noch tragen. Nach und nach nähern sich uns Gruppen der Sturmreihen, die schon von unserem inzwischen eingesetzten Sperrfeuer zerfleischt und in Unordnung gebracht werden. Der zermürbte und aufgeweichte Erdboden hält ihre Füße fest. Infanterie und Maschinengewehre haben ein gutes Ziel. Auch unser Gewehr schießt gut. Thiel bedient es selbst. Wie die Gruppen vor dem Gewehr auftauchen, so werden sie von der Geschossgarbe erfasst und sinken in Trichter und Schlamm. Ausweichen können die Angreifer nicht. Sie können auch nicht rasch vorwärts springen, was bei einem Angriff die Hauptsache ist. Je näher sie unserer Stellung kommen, desto langsamer werden sie. Seit Tagen wühlen die Granaten das Gelände um unseren Graben auf und mischen metertief Wasser und Erde zu einem zähen Brei. Das Wasser sammelt sich in den Trichtern und kann nicht ablaufen. Neue Trichter entstehen. Das Wasser sickert in die neu entstandenen Trichter und dringt tief in den Boden ein. Durch diesen Sumpf müssen die Angreifer, ehe sie unseren Graben erreichen. Die Getroffenen und Fallenden reißen andere mit nieder, die sich nur mühsam wieder erheben können. Zwar machen welche den Versuch, von den Trichtern aus, in denen sie gerade liegen, auf uns zu schießen. Es bleibt aber nur bei Versuchen, sie sind rasch erledigt. Vorläufig beherrschen wir das Feld. Immer noch fegt das deutsche Sperrfeuer auf die englische Stellung. Die Verwundeten schreien und kriechen im Zwischengelände planlos umher, andere retten sich in die wassergefüllten Trichter. An keiner Stelle sind die Engländer unserem Graben zu nahe gekommen. Ihr Angriff war ein wahnsinniges Unternehmen. Wenn die alte, abgekämpfte und geschwächte Truppe noch in der Stellung wäre, könnten sie vielleicht Erfolg haben. Aber nun werden sie von neuen, ausgeruhten Kräften empfangen. In kurzer Zeit waren die Sturmreihen vollständig aufgerieben. Der Angriff ist geradezu im Schlamm erstickt. Die Nacht bricht herein und es wird dunkel. Vor uns schreien noch immer Verwundete des Gegners. Einige von ihnen jammern die ganze Nacht. Bald hier einer, bald dort einer. Niemand kann ihnen helfen. Nur nach und nach werden ihre Rufe leiser, bis sie ganz verstummen. Die meisten von ihnen werden sterben. Der Schlamm empfängt sie mit nassen Armen, gleich viel, ob sie ganz oder nur halb tot sind. Im Laufe der Nacht kommt Reimann mit seiner Ordonnanz. Beide sehen furchtbar aus. Sie sind von unten bis oben mit Morast bedeckt. Wenn sie die Schwierigkeiten, die ihnen der Gang bereitete, gekannt hätten, wären sie nicht gekommen. Aber Reimann wollte uns ersparen, dass ein Mann von uns mit der Meldung zu ihm geschickt wird, weil wir so schon nur zu dritt am Gewehr sind. Und wenn sich in den nächsten Tagen nichts von besonderer Bedeutung ereignet, verzichtet er auf die Meldung. Als es nun am nächsten Morgen hell wird, schauen wir ein grausiges Bild. Überall vor uns liegen und hocken tote Schotten. Die Füße stecken im Schlamm und die Körper sind steif geworden. Einer steht aufrecht auf sein Gewehr gestützt wie ein Gespenst. Infanteristen haben schon beim Morgengrauen auf ihn geschossen, er hat sich nicht gerührt. So steht er nun noch bis zum anderen Tag, bis er von einer einschlagenden Granate umgelegt wird. Der Engländer scheint vorläufig genug zu haben, er greift nicht wieder an. Aber seine Artillerie wirft ungeheure Mengen an Munition auf unsere Stellung. Unseren Gewehrstand müssen wir verlegen. Ein englisches Maschinengewehr hat ihn herausbekommen und sich darauf eingeschossen. Wenn man sich nur ein wenig sehen lässt, pfeifen auch schon die Kugeln um die Ohren. Sie klatschen in die hintere Grabenwand. Ein dort liegender Toter ist schon ganz durchlöchert und zerfetzt. Er wird nicht weggebracht, weil niemand hin kann. Die Haare dieses Toten sind mindestens 20 Zentimeter lang. Ein paar Schritte weiter ragen von einer Leiche Kopf und Arme aus der Deckung. So liegen viele Tote in der Stellung umher. Niemand weiß, wer sie sind. Unbekannte Soldaten. In der Nacht hat ein Arbeitstrupp versucht, den Morast aus dem Graben zu bringen. Es sind stellenweise Roste gelegt worden. Diese sind aber schon wieder so tief in den Boden hineingetreten und von herunterrutschendem Morast zugedeckt worden, dass sie noch kaum zu sehen sind. Dabei regnet es immer noch. Schwer hängt der mit einer fingerdicken Dreckkruste bedeckte feuchte Mantel auf den Schultern und hindert bei jeder Bewegung. Viele haben einfach die untere Hälfte abgeschnitten und tragen den oberen Teil als Überrock. So ist es bequemer. Es hat ja ein jeder auch zwei Mäntel, denn die Toten brauchen keine mehr. Ein schweres Amt haben die Essenträger. Der in der zweiten Nacht nach vorn abgegangene Trupp ist nicht vorn angekommen, aber auch nicht wieder zurückgekehrt. Die Leute sind tot oder verwundet im Gelände liegen geblieben. Es ist eine Unmöglichkeit, nachts über das sumpfige Gelände, das obendrein noch unter schwerstem Feuer liegt, Essenkübel in die erste Linie zu schleppen. Oft verlieren die Leute die Richtung und irren stundenlang umher, während die Truppe in der Stellung die ganze Nacht wartet. Dann ist das Essen obendrein noch sauer geworden. Oft kommt es überhaupt nicht an seinen Bestimmungsort. Wir sind da besser dran. Wir haben Verpflegung auf 3 Tage. Sie besteht zum Teil aus Fleischkonserven, die wir auf Spiritus aufwärmen. So haben wir zugleich etwas Warmes. So vergingen 3 Nächte und 3 Tage. Heute Nacht sollen wir abgelöst werden, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Es wird auch Zeit. Die Lebensmittel werden knapper und die Stimmung ist flau. Wir sitzen im feuchten Stollen, denn das Wasser läuft an den Wänden herunter und tropft von der Decke herab. Pfützen bilden sich auf dem Fußboden. Wir wollen noch etwas essen und müssen uns dazu halten, denn die auf einer leeren Flasche befestigte Kerze will alle werden. Ich bröckle schon immer das am Flaschenhals herabgelaufene Wachs ab und lege es in die Flamme, um sie noch ein Weilchen zu erhalten. Es ist unser letztes Licht. Thiel findet, als er den leeren Brotbeutel ausschüttet in einer zerdrückten Zigarettenschachtel, eine leidliche Zigarette, die er gerade noch an der sterbenden Flamme in Brand setzen kann. Sie geht reihum, bis sie alle ist. Dann sitzen wir im Dunkeln. So froh wir sind, abgelöst zu werden, so graut es uns doch vor dem Weg, den wir vor uns haben. Auf dem Wege in und aus der Stellung treten gewöhnlich mehr Verluste ein, als in den Tagen, an denen man in Stellung ist. Aber wir schaffen es ohne Verluste. Am nächsten Tag gegen Mittag erreichen wir Bometz, unser Quartier. 3 Tage haben wir Zeit zum Ausruhen. Einen ganzen Tag braucht man, um den fingerdicken Dreck von den Kleidern zu entfernen. Am nächsten Tag werden die Gewehre gereinigt und nachgesehen und am 3. Tag bereitet man sich vor, wieder in Stellung zu gehen. Wir bekommen erst einmal ein neues Quartier. Es scheint früher ein Stall gewesen zu sein, denn es sind kein Fußboden und auch nur 2 kleine Fenster vorhanden. Wir schlafen auf vermoderten Matratzen, die schon wer weiß wie lange darin liegen. Werner ist aus dem Lazarett entlassen und wieder zur Kompanie gekommen. Er wurde anstelle des gefallenen Lorenz unserem Gewehr wieder zugeteilt. Thiel ist krank geworden und liegt mit hohem Fieber im Revier. Imme verhält sich jetzt sehr still. Das Erlebnis der letzten 3 Tage und der Tod seines Freundes Lorenz haben ihn umgewandelt. Jetzt weiß er, was Krieg bedeutet. Er wäre gern an die Stelle gegangen, wo Lorenz gefallen ist, aber Thiel hat ihn davon abgehalten. Zocher ist auch schwer verwundet. Er wollte mit einem anderen Kameraden Patronen nach dem 1. Graben bringen. Im Hohlweg in Le Parc, in dem immer die schweren Brocken einschlagen, hat ihm ein großer Splitter das Gesäß aufgerissen. Am 2. Ruhetag ist vormittags Gewehrreinigen. Am Nachmittag ist Begräbnis. Viele Kameraden vom Bataillon, von der Kompanie, die in rückwärtiger Stellung fielen und zurückgebracht werden konnten, werden begraben. Ein stilles Gebet aber wird für die gesprochen, die da vorn liegen im Trichterfeld. Und das ist der größte Teil. Sie werden begraben von den Granaten im Schlamm der Somme. Thiel ist noch krank und wir haben einen anderen Gewehrführer bekommen. Er ist ein Sergeant aus der Regimentskapelle, der sich freiwillig in die Fronttruppe gemeldet hat. Vielleicht doch in der stillen Hoffnung, sich das Eiserne Kreuz zu verdienen. Vom Maschinengewehr versteht er nur das, was er in einem Kursus gelernt hat. Auch fehlen ihm sonstige Kriegserfahrungen, so dass er viel auf uns angewiesen ist. Mit ihm gehen wir nach 5 Ruhetagen in Stellung. Und zwar beziehen wir dieses Mal einen Stand in der Riegelstellung zwischen Bapaume und Le Parc. Die grauen Regenwolken haben sich verzogen, es ist kälter geworden. Undurchsichtiger Nebel liegt morgens auf der Landschaft, der nur tagsüber einige Stunden verschwindet. Früher war hier eine dicht bewohnte Gegend, die Ortschaften liegen sehr nahe beieinander. Das Massiv des Kreidefelsens, die Butte de Varlancourt, ragt wie ein Bollwerk aus der Landschaft. Hinter uns liegt die Stadt Bapaume mit ihrem hohen, markanten Rathausturm. Nicht weit von unserem Graben befindet sich der Gedenkstein des Fliegerhauptmanns Bölke, der hier vor kurzem den Heldentod fand. Wir müssen tüchtig schanzen. Unser Stollen muss weiter ausgebaut werden. Jeden Tag soll auf der Meldung vermerkt werden, wie viel Rahmen wir den Tag über gesetzt haben. Am nächsten Vormittag, nachdem der Nebel gewichen ist, suchen wir vergeblich den Rathausturm vom Bappom. Er ist von der Bildfläche verschwunden. Weil er der feindlichen Artillerie als Richtungsmerkmal dienen konnte, wurde er gesprengt. In der folgenden Nacht fängt der Gegner zu trommeln an. Es rollt ununterbrochen, ein einziges donnerndes Grollen. Man kann Abschuss und Einschlag nicht mehr auseinanderhalten. An dem dunklen Nachthimmel zucken die Blitze der Mündungsfeuer, sie flammen am ganzen Horizont. Schwere Kaliber krepieren in Le Parc. Wie mag es vorn im ersten Graben aussehen? Mit Grauen denkt man daran. Uns ist bange um die Kameraden, die jetzt da vorn liegen müssen. Der Feind trommelt die ganze Nacht. Wir schlafen kaum. Eine nicht erklärliche Unruhe hat uns ergriffen. Als es endlich Tag wird, bedeckt wiederum ein dichter Nebelschleier die ganze Landschaft. Der Engländer schießt immer noch so wahnsinnig. Gegen 8 Uhr setzt vorn Kampfgetöse ein. Wir hören das Tacken von Maschinengewehren und auch das dumpfe Krachen von Handgranaten, das erste Zeichen des Nahkampfes. Erst viel später schießt unsere Artillerie. Stundenlang dauert vorn der Kampf. Immer wieder prasselt Gewehrfeuer auf und von neuem krachen Handgranaten. Schon kommen auf dem Wege von Le Parc Verwundete. Die Straße wird jetzt vom Feind unter Feuer genommen, ebenfalls die Stadt Bapaume und die Anmarschwege. Ein Melder läuft übers Gelände auf uns zu. Er kommt vom Bataillonsgefechtsstand aus Le Parc und sucht den Führer der hier im Riegel liegenden Infanteriekompanie. Er erzählt uns, dass heute Morgen 2 englische Divisionen angegriffen haben. Vom Nebel unterstützt konnten sie herankommen. Das deutsche Sperrfeuer setzte zu spät ein und dann auch nur teilweise, weil die Sperrfeuerzeichen infolge des Nebels hinten nicht sichtbar waren. Auch in Tätigkeit gesetzte Nebelhörner sind in dem entstandenen Kampfgetöse nicht zur Geltung gekommen. So kam, was kommen musste. Der Gegner ist in den ersten Graben eingedrungen und hält ein Stück davon fest in der Hand. Im Laufe des Vormittags erhalten wir Befehl, uns zum Gegenstoß bereitzuhalten. Ein Zug Infanterie nach dem anderen geht ausgeschwärmt über das Gelände nach vorn, um in den Kampf einzugreifen, der immer noch im Gange ist. Der Gegner sucht seinen Erfolg auszubauen und zu erweitern. An der Einbruchsstelle geht er über den ersten Graben hinaus und richtet ein hufeisenförmiges Stück in Richtung Le Parc zur Verteidigung ein. Und er verteidigt seinen Erfolg mit großer Zähigkeit und bedroht obendrein von dort aus den noch in unserem Besitz befindlichen Grabenteil von rückwärts, wodurch bei uns hohe Verluste eintreten. Und der ganze erste Graben ist stark gefährdet. Ein sofort angesetzter Gegenstoß ist vom Gegner abgeschlagen worden. Am Nachmittag werden wir nach vorn gezogen. Unser Weg führt auf der ungedeckten Straße Bapaume-Le Parc entlang, die unter schwerem Schrapnellfeuer liegt. Der Feind riegelt alles ab, um den Reserven das Vordringen zu verhindern. Oft müssen wir in den Trichtern Schutz suchen. Schrapnellkugeln klirren auf die Stahlhelme. Über uns surrt ein englisches Flugzeug. In Le Parc schlagen dauernd schwere Brocken ein, sodass wir gar nicht hindurch können. Nur stückweise können wir uns vorwärts arbeiten. Sanitäter begegnen uns mit blutigen Lasten, die sie trotz schweren Feuers zurückschleppen. Es beginnt zu dunkeln. Wir liegen in einem riesigen Trichter, um einige Minuten auszuruhen. Links von uns bringen Artilleristen ein leichtes Geschütz in Stellung. Mit unsäglicher Mühe schieben und zerren sie es durch den Morast. Trotz unterlegten Bohlen und Brettern versinken die Räder tief in den Schlamm. Eine schwere Granate fährt in den Wurzelstock eines hohen Baumes. Wurzeln und Erdreich werden in die Höhe gehoben. Langsam neigt sich der Baum und stürzt über die Straße. Wir schlängeln uns am Dorf vorbei und erreichen den Hohlweg, der dann ins Trichterfeld führt. Hier haben die Granaten furchtbar gewütet. Wir müssen über gestürzte Baumstämme hinwegklettern oder darunter hinwegkriechen. Mit unseren Lasten ist das umso beschwerlicher. Und unserem neuen Gewehrführer, der das nicht gewohnt ist, fällt alles doppelt so schwer. Nun laufen wir über das Trichterfeld dem Graben zu, der zur Abriegelung der Einbruchsstelle während des Eintritts der Dunkelheit mühselig ausgeworfen werden konnte. Dabei erhalten wir schon Maschinengewehrfeuer. In einem Trichter bleiben wir dann liegen. Hinter uns kommen mehrere Gruppen Infanteristen, die sich auch im Trichter verteilen. Nach und nach gelingt die Fühlungsnahme der einzelnen Gruppen und der Halbkreis um die Einbruchsstelle ist geschlossen. Wir werden in die erste Linie mit hineingeschoben und bauen einen Trichter als Gewehrstand aus, damit wir nötigenfalls schießen können. Die Infanteristen buddeln sich ebenfalls Löcher, die dann zu einem Graben verbunden werden. So bleiben wir einige Stunden liegen. Gegen Mitternacht wird unser Gewehr in die erste Linie beordert. Die feindliche Artillerie schießt Störungsfeuer, die Nacht ist stockdunkel. Langsam und vorsichtig in die Nacht spähend stolpern wir über das Trichterfeld am Feinde vorbei. Immer wieder fällt man über Baumstämme oder im Trichter. Mitternacht ist längst vorüber, als wir völlig erschöpft in der ersten Linie ankommen. Die Gewehrbedienung, die wir ablösen, ist nur noch 3 Mann stark. Die beiden anderen sind tot. Beide haben Kopfschüsse erhalten. Sie liegen neben dem Gewehrstand. Einer davon ist der Cottbusser, der immer so lustig war. Noch immer ist der Graben versumpft. Von der Einbruchsstelle aus flankieren ihn englische Maschinengewehre und bringen der Besatzung ziemliche Verluste bei. Die Postenstände müssen mit Rückenschutz versehen werden. Wir müssen sofort an die Arbeit gehen, um den Gewehrstand nach der linken Flanke zu abzudecken. Dabei fängt es wieder an zu regnen und es regnet die ganze Nacht. Während der Kampf an der Einbruchsstelle immer noch nicht eingestellt ist, setzt erneut schweres Artilleriefeuer auf die übrigen Teile der Stellung ein. Am Morgen geht dies zum Trommelfeuer über. Der Engländer greift wieder an. Er will es mit aller Gewalt schaffen und den Teilerfolg weiter nach rechts und links ausdehnen. So wechseln den ganzen Tag Trommelfeuer und Angriffe. Während wir uns nach vorn verteidigen müssen und die Frontalangriffe abwehren, bekommen wir heftiges Maschinengewehrfeuer von der Einbruchsstelle aus in den Rücken. Wir sind zwar gedeckt, aber eine unvorsichtige Bewegung kann den Tod bringen. Nur mit Hilfe des gut sitzenden Sperrfeuers ist es möglich, der Angriffe Herr zu werden. Nun ist es bereits 1 Uhr nachts und der Engländer greift zum 5. Male an. Auch dieser letzte Angriff wird abgewiesen. Dann flaut das Feuer ab. Endlich gönnt uns der Gegner eine Pause. Der Unterstand, in dem uns auch Platz zugewiesen ist, liegt voller Verwundeter, die nicht abtransportiert werden können. Mit schwersten Verletzungen müssen sie hier liegen bleiben. Viele sterben, weil ihnen nicht rechtzeitig die nötige Hilfe zuteil werden kann. Die Toten werden herausgeschleppt und in irgendeinen Trichter gelegt, andere Verwundete nehmen ihre Plätze im Unterstand ein. Für uns und die anderen bleibt kaum ein Ruheplätzchen auf den Stufen. An Schlaf ist nicht zu denken, auch wenn man noch so abgespannt ist. Der Tag hat zu viel Aufregung gebracht und man muss immer wieder an dieses oder jenes denken, was man an ihm erlebt hat. Die Verwundeten jammern, einer stöhnt mehr als der andere. Der nächste Tag beginnt etwas ruhiger. Der Gegner sammelt neue Kräfte, die Ruhe tut uns gut. Vor allen Dingen kann ein Teil der Verwundeten abtransportiert werden und wir haben wieder Raum im Unterstand. Sergeant Köhler ist durch die ungewohnten Anstrengungen und Aufregungen sehr mitgenommen. Er fühlt sich nicht wohl, möchte sich aber auch nicht schlapp zeigen und am Gewehr bleiben. In den Trichtern vor uns liegen englische Verwundete. Wir haben sie schon in der vergangenen Nacht rufen hören. Vom Gewehrstand aus beobachten wir während des ganzen Vormittags einen Trichter, in dem ein Tommy hockt. Wir nehmen an, dass es sich ebenfalls um einen Verwundeten handelt. Jetzt am Tage kann ihm keine Hilfe gebracht werden, denn von drüben würde rücksichtslos geschossen. Die Nacht senkt sich übers Land. Wir bringen das Gewehr auf den Stand. Ich stehe Posten mit einem Infanteristen zusammen. Wir haben gerade unsere Betrachtungen über das Los der Verwundeten, die da vor uns liegen. Da erhebt sich aus einem der Trichter ein Tommy und springt einige Schritte, um sofort wieder in einem anderen Trichter unterzutauchen. Kurze Zeit danach springt er wieder auf. Ein Schuss fällt, er sackt zusammen. Dann fängt er jämmerlich an zu schreien. Es ist inzwischen dunkel geworden. Der Tommy jammert noch immer. Da er unserem Graben viel näher liegt als dem Englischen, gehen zwei herbeigeholte Sanitäter hinaus und es gelingt ihnen, den Engländer zu holen. Es stellt sich heraus, dass er vorher gar nicht verwundet war und erst jetzt einen Bauchschuss erhalten hat. Die Sanitäter bringen ihn weg. Sergeant Köhler kommt aus dem Unterstand und will sich den Gewehrstand ansehen. Es ist seine Pflicht, dass er öfter nach dem Rechten sieht. Er hat die glimmende Zigarre in der Hand. Sie wird ihm beinahe zum Verhängnis. Aus der Flanke peitschen Schüsse. Eine Kugel trifft Köhlers Gasmaske. Im Laufe der Nacht übernimmt Thiel, der inzwischen wieder gesund geworden ist, die Bedienung. Sergeant Köhler soll die in Bapaume liegende Reservebedienung übernehmen. Er schließt sich dem zurückkehrenden Trägertrupp an, mit dem Thiel nach vorn gekommen ist. Am anderen Morgen regnet es wieder einmal in Strömen. In aller Frühe sind Artilleristen im Graben eingetroffen. Sie leiten den Einschuss unserer Artillerie auf die Einbruchsstelle. Und nun schießt diese den ganzen Vormittag auf diesen kleinen Raum. In kurzen Abständen krepieren dort unter furchtbarem Krachen schwere Kaliber. Um 15 Uhr kommt Reimann mit unserem Kompanieführer. Unser Gewehr wird weiter nach links an die Einbruchsstelle herangezogen. Wenn um 16 Uhr die Artillerie aufhört zu schießen, sollen die Engländer in dem von ihnen besetzten Teil von drei Seiten angegriffen werden. Wir sollen den englischen Laufgraben flankieren, um dem sich eventuell zurückziehenden Gegner den Rückweg abzuschneiden. Punkt 16 Uhr hört die Artillerie auf. Der Angriff beginnt. Nach kurzer Gegenwehr ist die Besatzung überwältigt. Die Lebenden werden gefangen genommen. Annähernd 60 Tote liegen auf dem Kampfplatz. Sie sind zum großen Teil die Opfer unserer Artillerie geworden. Nur wenige haben versucht, in den englischen Graben zurückzukommen. Einigen ist es schließlich auch gelungen. 7 Maschinengewehre haben die Engländer auf dem kleinen Grabenstück eingesetzt. Da brauchten wir uns freilich nicht zu wundern, woher das viele Flankenfeuer kam. Unser Gewehr wird sofort in dem zurückeroberten Grabenteil eingesetzt. Auf dem Weg dahin sieht es traurig aus. Schrecklich hat unsere Artillerie unter der Besatzung aufgeräumt. In riesigen Trichtern liegen die toten Verteidiger. Das inzwischen darin zusammengelaufene Wasser ist vom Menschenblut rot gefärbt. Die wenigen Überlebenden waren so dezimiert, dass sie gar nicht fähig waren, ernstlichen Widerstand zu leisten. Der hier in dem Grabenstück befindliche Unterstand ist glücklicherweise erhalten geblieben. Das ist sehr viel wert. Einige Verwundete und 2 Tote sind drin. Von den Sturmtruppen sind anscheinend Handgranaten hineingeworfen worden. Sanitäter bringen später die Verwundeten fort. Die Toten legen wir zu den vielen anderen in die Trichter. Der Gegner hat uns hier allerhand schöne Dinge hinterlassen, die wir sehr gut gebrauchen können. Es sind Fleischkonserven, Zwieback, Zigaretten und eine Menge Kerzen. Eine Gruppe Infanteristen wird ebenfalls in dem Unterstand einquartiert. Beim Eintritt der Dunkelheit bauen wir unseren Gewehrstand zurecht. Dann warten wir der Dinge, die nun kommen werden. Verschiedene Infanteristen haben die Brotbeutel der toten Engländer untersucht und gefunden, was sie wollten, nämlich Zigaretten. Die Tommys haben besseres Rauchmaterial als wir. Thiel hat eine Gummiweste erbeutet, Werner Schuhe und Zeltbahn. Ich hatte eine schöne Kamelhaardecke gefunden, die aber, wie ich später entdecken musste, voll englischer Läuse saß. Wieder einmal liegt ein Großkampftag hinter uns. Im Unterstand wird heute Nacht viel erzählt. Wir haben die erbeuteten Konservenbüchsen auf alle Anwesenden verteilt. Ebenso geschieht es mit den Zigaretten. Nun haben wir uns wieder einmal so richtig satt gegessen und sind zufrieden. Die Stimmung ist infolgedessen bedeutend besser als in den letzten Tagen. Der Rest der Nacht vergeht bei Schlafen und Postenstehen. Morgens ist es einigermaßen ruhig in der Stellung. Wir sind neugierig, ob der Engländer wieder etwas unternimmt. Er wird uns vor allem schwer mit Artillerie zusetzen, denn er weiß nun Bescheid über die Lage des Unterstandes. Thiel sucht vorsichtig das Vorfeld mit dem Glas ab, kann aber nichts von Bedeutung finden. Nur, in einem nahen Trichter scheint sich etwas zu bewegen. Bei längerem Beobachten stellen wir fest, dass sich noch ein Engländer darin befindet. Ein englischer Stahlhelm, den man allerdings nur schwer vom Erdboden unterscheiden kann, bewegt sich ab und zu. Es ist gar nicht weit von hier. Wir können uns aber nicht so bemerkbar machen, weil man drüben auch aufpasst. Während des Tages bekommen wir, wie vorauszusehen war, ziemlich viel Artilleriefeuer. Etwa 10 Meter links von unserem Unterstand schlagen dauernd Granaten ein, die jedenfalls diesem gelten, aber unseren Gewehrstand treffen. Wir sind gezwungen, ihn nach rechts zu verlegen, weil sonst bei nächtlicher, unverhoffter Beschießung das auf dem Stand postierte Maschinengewehr Schaden erleiden könnte. Die rechts des Unterstandes stehenden Infanteristen protestieren, als wir zu ihnen hinwechseln. Aber es hilft nichts. Sie stehen nicht gerne in der nächsten Nähe eines Maschinengewehres, weil es da immer Zunder gibt, sobald dies beim Gegner erkannt ist. Während eines Angriffes ist es umgekehrt. Da wird die Nähe eines Maschinengewehrs sehr gern aufgesucht, wohl deshalb, weil es da viel sicherer ist. Als der Tag wiederum zu Neige geht, wird es ruhiger. Den vor uns liegenden Tommy haben wir schon mehrmals beobachtet. Er verändert öfter seine Lage und manchmal sieht man überhaupt nichts von ihm. Als es dann zu dämmern beginnt und der Nebel sich zwischen die Stellungen legt, ruft Thiel mehrmals nach dem Tommy hinüber. Daraufhin kommt aus dem Trichter nur eine winkende Hand zum Vorschein. Es handelt sich anscheinend um einen Schwerverwundeten. Es wird dunkel, der Nebel wird dichter. Weiter links geht eine deutsche Patrouille hinaus, so dass von 20 Uhr bis 22 Uhr nicht geschossen werden darf. Diese Gelegenheit will Thiel wahrnehmen, um den Verwundeten zu holen. Er kann es einfach nicht übers Herz bringen, den Mann dort, in der kühlen, feuchten Nacht, so hilflos sitzen zu lassen. Unsere Sanitäter haben noch mit den eigenen Leuten zu tun. Ich entschließe mich, Thiel zu begleiten. Wir sagen dem Zugführer und den Grabenposten Bescheid, damit sie im Bilde sind und keine Dummheiten machen. Es sind vielleicht 20 Meter, die wir ins Trichterfeld hineinkriechen müssen. Drahtverhau ist schon längst nicht mehr vorhanden, so dass wir ohne große Schwierigkeiten in die Nähe des Verwundeten kommen können. Nachdem wir ein Stück vorwärts gekrochen sind, ruft Thiel so, dass er es hören müsste. Es rührt sich nichts. Wir kriechen weiter und suchen. Wir finden ihn. Er ist tot. Auf seinem Schoß hat er ein aufgeschlagenes Buch liegen, das ich an mich nehme. Thiel nimmt den Brotbeutel des Toten. Dann kraxeln wir wieder unserem Graben zu. Im Unterstand beschauen wir das Buch näher. Es ist ein neues Testament. Auf der ersten Seite steht sein Name. Walter G. Morris. Darunter steht: With best wishes for a safe return from Major Lanaya. 27. Februar 16. Nein, Major Lanaya, dein Wunsch kann nimmermehr in Erfüllung gehen, denn Walter Morris ist tot und ruht im Schlamm der Somme. Der ehemalige Besitzer dieses Buches stammt aus Sydney. Er gehört zu der australischen Division, die vor einigen Tagen hier angegriffen hatte und hier eingedrungen war. Anfang September 1916 ist er nach Frankreich gekommen und hat zur selben Zeit vor Ypern gelegen, als wir uns auch da oben befanden. Vielleicht haben wir uns damals schon gegenübergestanden. Anfang November wurde sein Truppenteil, wie auch wir, hier eingesetzt. Er hat wahrscheinlich seit den Tagen des großen Angriffs schwer verwundet in dem Trichter gelegen. In seiner Not hat er zur Bibel gegriffen, aufgeschlagen hatte er den 39. und 40. Psalm. So ist er gestorben. Am nächsten Abend ziehen Arbeitstrupps vor dem Graben wieder Draht für Hau. Im Graben wird ebenfalls tüchtig geschanzt. Er ist bald wieder in Ordnung. Auf der Stellung liegt das nächtliche Beunruhigungsfeuer. Zwei Tage später. Der Kampf hat nachgelassen. Auf dem ganzen Frontteil ist Ruhe eingetreten. Die Taten des Regiments, die in den letzten Tagen vollbracht wurden, sind im Heeresbericht lobend erwähnt worden. Wir haben alle das Gefühl, dass der Engländer vorläufig nicht mehr angreift, denn auch er zieht Draht für Hau vor seinem Graben. Trotz übermenschlichen Anstrengungen konnte der Engländer sein Ziel, den Kreidefelsen von Warlencourt und mit ihm die Stadt Bapaume, nicht erreichen. Dass dies das gesteckte Ziel war, haben uns die Gefangenen verraten. Der Kreidefelsen beherrscht die ganze Stellung. Von ihm aus kann das englische Grabensystem und die Artilleriestellung eingesehen werden. Jeder feindlichen Unternehmung konnte vorgebeugt werden, wenn nicht gerade tagelanger Nebel die Landschaft mit einer Tarnkappe bedeckte. Der Gipfel dieses Felsens wurde dauernd von schweren Granaten unsicher gemacht. Er wird sicher einige Meter niedriger geworden sein. Heute Nacht sollen wir abgelöst werden. Wir warten alle mit Ungeduld. Ruhe ist im Unterstand. Thiel schläft, Werner steht Posten. Ich habe eine Büchse Fleisch verdrückt und mich auf die Pritsche gelegt. Eine Zigarette rauchend schaue ich in das flackernde Kerzenlicht, vor dem Imme sitzt und einen Schmöker liest. Ich spinne Gedanken. Eigentlich sollte der Soldat nicht denken. Je mehr man nämlich nachdenkt, umso mehr offenbart sich das Leid, in dem wir uns und alle kriegsführenden Völker sich befinden. Man hockt unter primitiven Lebensbedingungen im fremden Land. Fern jeder Zivilisation muss man auf alle Kultur verzichten. Man könnte schwermütig werden. Ich brenne die nächste Zigarette an und versuche, nicht mehr zu denken. Es ist so still im Unterstand. Von der Decke herunter tropft Wasser. Die Tropfen fallen in aufgestellte Blechbüchsen. Sie fallen in ungleichen Abständen und jeder klatscht in einem anderen Klang auf seine gesammelten Vorgänger. An einer Stelle tropft es schneller. Stundenlang könnte ich so dem Tropfen verlauschen. Es ist friedlichere Musik als das Konzert der Kanonen und Maschinengewehre. Wenn die Büchsen voll sind, wird das Wasser in einen alten Eimer geschüttet. Auf diese Weise kommen wir zu Wasser und können uns wenigstens den Dreck von Gesicht und Händen waschen, was schon viele Tage nicht mehr möglich war. Man muss sich wundern, dass man so lange Zeit in Dreck und Speck leben kann, denn Waschen und Zähneputzen ist hier Luxus. Es ist 21 Uhr abends. Imme legt seinen Schmöker weg und macht sich fertig. Er muss 22 Uhr in Le Parc sein, um die Ablösung zu holen. 10 Tage und 10 Nächte sind wir nun in Stellung. Wieder einmal sind unsere Toten begraben. Die an und für sich schon kleine Kompanie ist noch kleiner geworden. Es fehlt mancher gute Kamerad. Als wir ankamen, mussten wir erst wieder unsere Bude in Ordnung bringen. Sie hat während unserer 10-tägigen Abwesenheit nicht leer gestanden. Andere haben so lange hier gewohnt und den Raum in keinem guten Zustand hinterlassen. Wegen der kühlen Witterung vernageln wir die leeren Fensterhöhlen mit Brettern, die wir uns auch erst irgendwo besorgen mussten, denn man bekommt so etwas nicht geliefert. Durch ein Loch über der Tür fällt spärliches Licht in den Raum. Wenn wir etwas sehen wollen, müssen wir eine Kerze anbrennen oder die Tür aufmachen. So anspruchsvoll sind wir auch nicht. Wir sind zufrieden, wenn wir ein Plätzchen haben mit einem Dach darüber, wo wir nachts ungestört schlafen können und wo man sagen kann, hier bin ich zu Hause. Tagsüber halten wir uns nicht viel in unserem unfreundlichen Heim auf. Wenn kein Dienst angesetzt ist, sitzen wir in irgendeiner Kantine oder bei anderen Kameraden, die eine bessere Bude haben als wir und einen Ofen aufweisen können. Die Verpflegung ist jetzt reichlich. Durch den Abgang an Mannschaften und weil wir nicht alles erhalten konnten, als wir in Stellung waren, bekamen wir am ersten Ruhetag doppelte Portionen an Lebensmitteln und Rauchwaren. Wir können sogar Brot und Marmelade an bedürftigere Kameraden verschenken. Im Dorf gibt es allerhand Kantinen. Wegen ihres Bieres wird eine bayerische Artilleriekantine von uns bevorzugt. Anfangs sind uns die bayerischen Lanzer nicht grün gewesen. Saupreisverdreckte, macht, dass ihr ausikommt, war die Begrüßung, als wir sie zum ersten Male betraten. Thiel half aber mit seinem Humor über die Verlegenheit hinweg und nach sind wir die besten Freunde geworden und die bayerischen Kanoniere klopfen mit uns saupreisen manchen Skat. Durch einen glücklichen Zufall hat Thiel einen guten Fund gemacht. In dem Gehöft, wo die Schreibstube und die Feldküche der Kompanie untergebracht sind, treibt sich ein schöner Angora-Kater umher. Thiel und ein Fahrer wollen seine Schlupfwinkel ausfindig machen und spüren ihm nach. Bei dieser Gelegenheit finden sie auf dem Scheunenboden einige Zentner Weizenkörner versteckt. Der Weizen wird in Säcke gefüllt. Beim nächsten Empfang wird er in Compré gegen Mehl umgetauscht. Wir haben zwei Mann in der Kompanie, die von Beruf Bäcker sind. Ein Backofen steht im Garten des Gehöftes. Von nun an gibt es täglich pro Mann zwei Schrippen und in Stellung erhält jeder drei. Mit dem Kater aber haben wir uns nach und nach angefreundet. Er reißt nicht mehr aus, wenn einer zu ihm hingeht, um sein schönes Fell zu streicheln. So wurde er zum Kompaniekater befördert. Seitdem trägt er den Schwanz noch steiler, wenn er über den Hof geht. Und wenn gegen Abend die Kompanie zur Parole antritt, sitzt gewöhnlich der Kater vor der Front. Er hat also dasselbe Recht wie der Feldwebel.